Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Oh, da bin ich wieder, der Ladies Talk. Wir waren von Donnerstag bis Sonntag in einem Event in Geesthacht und der Umgebung. Donnerstag, ja, abends sind wir losgefahren, nachts sind wir angekommen, haben uns dann auch gleich hingehauen im Wohnmobil, haben schön geschlafen. Nächsten Morgen, 6 Uhr ging es dann los, einmal eine Hunderunde füttern, sich frisch machen. Dann konnte man ganz in Ruhe Freitag bei Anja einmal einen Kaffee trinken, ein bisschen klönen, ein bisschen schnacken. Dann halt im Wohnmobil noch ein bisschen Karten spielen, ein bisschen Siedler, Kanaster, dann mit den Hunden nochmal eine schöne große Runde und Cash suchen auf dem Turm ein. Der war leider nass, aber das macht ja nichts. Dann waren wir noch zur Werkstatt vom Laserlogo-Shop besichtigen. Also da war Termin, dass man besichtigen konnte. Wir waren eigentlich hauptsächlich gucken, was Neues gibt, wie schön aussieht, weil wir Laser in Einsatz schon gesehen haben da. Die Firma haben wir schon mal besucht, schon mal kennengelernt alles, auch schon im ersten und vorletzten Jahr, wo der offizielle Token-Tauschtaumel-Event stattfand. Das fand ich immer sehr schön, das ist immer toll, das ist immer sehr familiär, wenn man hinkommt. Da habe ich allerdings auch wieder neue Token entdeckt. Zu Tokens, was das ist, gibt es eine eigene Folge irgendwann mal. Das ist auch halt was zum Sammeln für Geocacher. Da habe ich dann auch für Coins einen super tollen Aufsteller gesehen. Da habe ich auch gleich gesagt, oh, den hätte ich auch gerne. Hat er auch Geocoins mit, dass er die einmessen konnte, die Border Collies Best Friend für ein GCT oder Tableau. Tableau wäre das ja mit den Pins. Dann halt nochmal geguckt und mit anderen schön geschnackt, die da waren. Drauf gefreut, auch abends waren wir dann beim Mongolen. Da war ich ein bisschen schockiert. Der Mongole hat Frosch. Und Frosch essen? Nein, das muss nicht sein, aber waren andere leckere Sachen da. Man ist nicht satt gegangen. Das Buffet konnten wir schön essen und auch wieder schnacken. Noch vor Mitternacht sind wir mit zwei Eierlikör-Intus ins Bett. Beziehungsweise, nein, stimmt nicht. Jetzt verwechsel ich das mit Samstag. Da gab es erst Eierlikör. Naja, sind wir trotzdem spät zu Bett. Samstag war dann ja das Event. Bei einem Campingplatz in der Nähe, in so einem schönen Restaurant. Ich glaube, ich suche nochmal raus, wie das heißt. Und den GC-Code vom Event schreibe ich dann nochmal auf. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Offizieller Tokentauschtaumel. Da geht's halt drum, um die Sachen zu tauschen. TB-Rennsieger wurden gekürt. Und Kleinigkeiten ausgetauscht. Geschenke. Lenis Postbox war da. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen zu erzählen. Ein anderer Podcaster war auch anwesend. Alles sehr schön, einige neue Leute kennengelernt, neue Geocacher, da konnte man auch ein Problem lösen, die hatten. Auch nicht schlecht, das Essen war super lecker, ich war begeistert. Ich hatte Fitnessteller, also Ofenkartoffel, Folienkartoffeln mit Sour Cream, leckerer Salat mit Salatsoße und das war echt lecker und die Kartoffel war wirklich gut, die war nicht zu wenig gekocht, nicht zu weich gekocht, also richtig gut. War richtig, richtig lecker. Kann man sehr gut empfehlen. Schnitzel sollte wohl nicht ganz so doll gewesen sein. Weiß ich nicht, habe ich nicht gegessen. Ich war vollkommen zufrieden. Gab dann auch noch lecker Eis, so ein Bananenflickflack. Sah aus wie ein Bananenbrot, waren ein paar Bananenstücke drinne und dann halt so eine Vanilleeis und Schokosplitteis, ein bisschen Soße, Sahne. Habe ich nur nicht ganz geschafft. Dann habe ich natürlich die Eisdiät weitergegeben. Liebe Grüße an Peter. war auch ganz toll. Auf dem Event da habe ich dann halt Nana noch interviewt. Ich habe sie gefragt einen Tag vorher, ob sie sich das vorstellen kann, dass ich sie über Pokémon Go befrage. Und dann sagt sie, ja, mache ich, kein Problem. Noch kurz mit Leni abgeschnackt. Da beraten wir uns immer so podcastmäßig, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Grünes Licht bekommen und dann ging es halt beim Event irgendwann, wo ich merkte, sie ist, glaube ich, mit dem Tauschen recht durch. Habe ich gefragt, ob sie jetzt Zeit hat und dann haben wir halt aufgenommen. Was ich nicht gemerkt habe, ich habe wahrscheinlich eine Einstellung falsch gehabt, dass nur die eine Seite richtig laut aufgenommen wurde. Und zwar diesmal nicht meine Seite, sondern Nane ist lauter wie ich. Ich hoffe, dass sie auf Phonik das noch ein bisschen angleicht, dass wir ungefähr die gleiche Lautstärke dann haben. Muss ich mal gucken. War auf jeden Fall, fand ich sehr gut für Handyaufnahme, was ich jetzt angehört hatte. Was mich gewundert hat, ist, dass man so Kinder und andere im Hintergrund hört, die eigentlich recht weit weg waren, die ich selber so beim Aufnehmen gar nicht so mitbekommen habe. Die hört man. Naja, das gehört dazu. War ja beim Event. Waren ja auch zwei kleine Kinder anwesend. Ja, dann kann man die auch gerne mal hören. Ich fand das sehr gut für eine Außenaufnahme, obwohl es halt ein bisschen windig war und so. Das hört man eigentlich gar nicht so. Das Einzige, dass mal vielleicht ein Knacken vom Handy irgendwie ein Geräusch zu hören war oder so. Naja, beim Event habe ich auch einmal Handschellen anbekommen. Das gehörte dazu, dass man das covern durfte. Gab dann auch ein Foto davon. Tombola gab es halt, also Verlosung. Man hat die Lose so bekommen, das ist auf dem Bleistift gelasert. Das hatten wir auch gesehen beim Werkstattbesichtigen, wie das gemacht wird. War interessant zu sehen, dass es halt vorgefertigt ist, wo die Stifte reingelegt werden und dann können die da nicht verrutschen. Eigentlich ganz schlau gemacht. Naja, die wurden halt als Lose hergestellt und dann wurde halt mit einer App per Zufallsgenerator halt die Zahlen gezogen und dann wurden die Gewinne verteilt. Es gab 3 Lanyards vom Laserlogo-Shop, Herr Hohlweg. Dann gab es 3 Geocoins, so Bilderrahmen-Geocoins vom Laserlogo-Shop, neue. Und 3 Becher. Wir haben leider nichts gewonnen, aber am anderen Tisch, da wurde ordentlich gejubelt. Da waren nämlich 2 oder 3 Mal Gewinner dabei. Jo, dann hört ihr gleich Nanas Interview. Viel Spaß dabei. Hallo, willkommen. Ich habe heute wieder einen Gast über ein ungewöhnliches Hobby, wie ich finde. Stell dich doch bitte einmal vor. Ja, hallo Marlies. Danke für die Einladung. Hier ist die Nane. Ja, gerne. Was für ein Hobby machst du? Naja, Hobby würde ich es jetzt nicht so nennen, aber ich spiele nebenbei doch, ja, wie sehr viele andere Leute auch auf der Welt, Pokémon Go. Oh, was ist das? Wie spielt man das? Ja, man spielt das mit dem Handy, natürlich mit einer App und nutzt diese, um Pokémon zu fangen, also kleine Viecher. Man sagt, das geht real, natürlich muss man da wirklich raus und kann mit Hilfe der Kamera am Rad drehen kann. Passt sehr gut. Nein, an dem man drehen kann und dann Items bzw. Pokébälle einsammeln kann. Und natürlich erhält man auch Erfahrungspunkte, die einem dazu helfen, im Level aufzusteigen. Okay, ich hätte gedacht, da trifft man andere Pokémon zu. Weil meine Jungs gehen gerne in die Stadt, sich wo treffen, wo auch sogar mehrere Pokéstops hintereinander sind. Da chillen die und treffen sich und ja, spielen in Pokémon Go irgendwie. Ja, kann man natürlich auch zusammen machen und sich treffen ist ja sehr beliebt. Gibt es eigentlich in fast jeder Stadt. Und aber um andere Pokémon zu treffen, sind dann wohl eher die Arenen gemeint. In der Arena, also wenn man dann auf eine Arena trifft, da sitzen dann mehrere Pokémon drin. Also meistens sollte es so sein. Und gegen die kann man dann antreten und kämpfen. Und dann die Arena selbst besetzen. Geht das Kämpfen ähnlich wie mit dem Ball, dass man herumtritt? Ja, genau. Man wischt und drückt und muss sich da halt ein bisschen reinspielen und schnell sein und verschiedene Waffen der Pokémon nutzen. Das heißt, man läuft nicht nur mit dem Handy durch die Gegend stur, sondern bleibt auch stehen und macht das. Man bleibt auch stehen, genau. Wenn man in dem Einzugsgebiet ist von der Arena, dann kann man gegen andere Pokémon und ihre Trainer antreten. Also ähnlich wie in einer Fernsehserie quasi. Richtig. Das fühlt sich doch schon mal interessant an. Ich habe mir die App auch schon mal installiert. Es hat aber nicht wirklich geklappt, weil an dem Tag haben, glaube ich, alle die App installiert. Da kam das neu raus. Ja. Es gibt oder gab sehr große Surferprobleme. Niantic ist auch bemüht, diese erstmal zu beheben. Das finde ich auch ziemlich sinnvoll, bevor sie irgendwelche neuen Sachen raushauen. Und ich denke, das hat sich auch schon verbessert in der letzten Zeit. Ja. Die Entwickler sind ja immer hinterher. Richtig. Ja, angefangen habe ich noch mit der APK-Datei, die ich mir damals installiert hatte, Anfang Juni. Da war das Spiel für Deutschland noch nicht direkt veröffentlicht und wir haben die Surfer von Amerika mitgenutzt. Da war das gerade mal in 3 Ländern veröffentlicht, Neuseeland, glaube ich, Amerika und ich weiß nicht noch wo. Und dadurch kamen natürlich massive Surferprobleme zustande, weil die ganze Welt dann auf diese Surfer mit zugegriffen hat. Und das verursachte dann die Probleme mit den Surferausfällen. Mittlerweile verteilt sich das aber sehr gut. Ich habe auch immer die Frage, was bringt dir Spaß an dem Hobby oder an dem Spiel? Dieses Rumlaufen oder das Fangen oder alles irgendwie zusammen? Oder kann man das gar nicht so wirklich in Worte fassen? Ich kann es nicht ganz deklarieren, muss ich zugeben, aber ich glaube, es ist so dieses Sammeln bei mir, weil ich sammle ja gerne irgendwelche Sachen. Und da ich eigentlich ein Sims-Spieler bin, was aber mein Rechner gerade nicht so wirklich will, und da bin ich auch halt sehr viel draußen, also rumgelaufen, jetzt nicht draußen, also schon am Rechner mit meinen Spielfiguren und habe diverse Sachen eingesammelt. Als Geocacher ist das natürlich, ne? Geocache sammeln und so weiter, man kennt das ja. Und das war natürlich wieder was, auch mit draußen rumlaufen, wieder was sammeln. Und da habe ich mir das einfach mal angeguckt. Es hätten jetzt auch bunte Blümchen sein können, die hätte ich wahrscheinlich genauso gesammelt. Okay. Mir ging es also weniger um die kleinen bunten Monster, die ich allerdings sehr angebracht und niedlich finde. Aber ich hatte vorher mit Pokémon nie was zu tun. Also ich habe gewusst, dass es die irgendwie gibt von der Serie und von Filmen, aber ich hatte keine Ahnung davon. Habe ich auch jetzt noch nicht. Also ich habe die Serie auch schon mal mitgeguckt mit meinen Jungs und trotzdem keine Ahnung davon. Ich kenne nur Pikachu. Ja, Pikachu, genau. Ein Elektro-Pokémon und das wusste ich auch. Er ist halt sehr beliebt und ja, der von Ash, ne, aus der Serie. Aber ansonsten, die anderen hätte ich jetzt auch nicht wirklich gekannt. Die lernt man durch das Spiel jetzt wirklich erstmal kennen. Ist es denn kostenintensiv? Also die App kostet doch bestimmt was und danach auch irgendwas? Die App ist kostenlos. Und man kann natürlich selbst investieren, indem man verschiedene Items im Shop kauft und nutzt. Mit echtem Geld? Mit echtem Geld, ja. Man kann aber auch so spielen oder versuchen so zu spielen, dass man über den Shop-Bonus jeden Tag sich ein paar Talerchen dazu verdient auf sein Konto und mit denen dann sich ein paar diverse Items kauft. Ich selbst gebe jetzt nicht wirklich so viel Geld aus dafür. Muss man nicht, genau. Und ich spiele es auch nicht so intensiv, wie das jetzt vielleicht rüberkommt, weil ich spiele es eigentlich hauptsächlich beim Straßenbahnfahren auf dem Weg zur Arbeit. Das ist so meine Haupteinnahmequelle. Und weil ich direkt durch Köln fahren muss, also wirklich von Arena zu Pokestop und wieder Pokestop. Und da habe ich schon richtig schön zu tun. Ja. Und wenn man da eine Stunde hin und eine Stunde zurückfährt, dann hat man schon ordentlich, ne, was eingesammelt. Und ansonsten muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht wirklich so oft draußen, um Pokémon zu fangen. Nö, ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Jugendlichen mehr der Fall, dass die ganz viel draußen sind. Ja. Also die müssen auch zwischendurch mal arbeiten gehen. Richtig. Damit hast du eigentlich die nächste Frage schon beantwortet, die sonst immer kommt, ob das wirklich zeitintensiv ist. Wenn man es ordentlich spielt und ja auch was erreichen will und sich wirklich ein bisschen hochleveln will, also dann muss man schon was dafür tun. Es wird natürlich von Level zu Level anstrengender. Und dann muss man natürlich auch richtig Zeit investieren und an verschiedene Orte auch fahren, wo sich es lohnt, wo man mal andere Pokémon findet. Also ich habe wirklich gedacht, ja, ich bin jetzt nicht so die Schlechteste mit meinem Level 23 jetzt, aber es hat sich gezeigt doch gestern, ne, dass es einige sehr viel weiter sind. Und ja, Inkles, Pokémon Go und alles. Irgendwie. Ja. Nicht böhmische Wälder. Und ja. Das Inkles ganz schön, da versteht kein Wort. Habe ich auch nie gespielt. Bei Pokémon versteht man ja wenigstens was. Ja. Pikachu weiß ich genau, wer das ist. Arena weiß ich, was das ist. Pokéball weiß ich, aber sonst keine Ahnung. Ja. Aber ich denke mal, das würde sich dann im Spiel selbst auch alles erklären. Aber wie gesagt, Geocaching reicht eigentlich und nebenbei jetzt ein bisschen Pokémon ist auch noch okay, aber mehr geht nicht. Nee. Kann das Spiel denn jeder spielen quasi? Oder meinst du, wenn das Alter nicht mehr oder erst ab wann? Kann jeder spielen. Also theoretisch, wer daran Interesse hat, Leute, macht euch keinen Kopf, spielt, was ihr wollt, wenn ihr Spaß daran habt. Ne? Es ist scheißegal, was die anderen denken. Hauptsache, ihr habt euren Spaß. Und das Leben ist grau genug, der Alltag ist stressig. Und wenn man dann zwischendurch mal einfach ein bisschen Fun hat und auch mit anderen Leuten darüber reden kann, weil das ist ja nun wirklich bei diesem Spiel der Fall, dass es jeder kennt und dass es sehr viele halt auch spielen, Man trifft also immer wieder irgendjemanden, ne, wo man mal zusammen ein bisschen quatschen kann und so. Ey, dann mach das. Ja. Hat, glaube ich, darüber eine Freundin kennengelernt. Ja, so kann es gehen. Kinder haben auch ordentlich viel Spaß. Ja, und das ist die Hauptsache, finde ich. Solange man keinen anderen belästigt oder wehtut oder sonst irgendwas, ist doch die Welt in Ordnung. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen oder jemanden begrüßen? Da fällt mir jetzt gerade nichts Genaues ein, aber ich grüße mal meinen Lebensgefährten ganz herzlich. Der hat ja doch eine Menge mit mir mitzumachen und unterstützt mich eigentlich immer in meinen Sachen und in meinem Quatsch und geht halt mit mir geocachen und jetzt sogar ein bisschen Pokémon fangen. Also er ist so nett und fährt dann schon mal in Kringel, wenn ich sage, kannst du mal schnell links und rechts und jetzt und da und da und oh, warte mal, da ist einer und... Ja, das macht er dann doch schon mit und dafür wollte ich einfach mal ganz liebes Danke sagen. Das ist schön, ein schönes Schritt. Danke, dass du bereit warst, dich interviewen zu lassen. Gern geschehen. Frauen findet man ja leider sehr, sehr selten, die freiwillig was machen. Ach ja, kriegen wir schon hin. Dann vielen Dank. Und dann nochmal tschüss. Tschüss. Nach dem Event sind wir dann wieder zum Wohnmobilstellplatz, wo wir vorher waren. Also es ist kein echter Stellplatz, kann ich auch nicht einfach so empfehlen, weil es privat war. Aber für uns halt ideal und mit Strom und eigentlich recht ruhig, nah am Wald, super für die Hunde, direkt beim Laser-Logo-Shop privat. So konnten wir am nächsten Morgen, denn da haben die Hunde einen sogar eine halbe Stunde länger schlafen lassen, in Ruhe aufstehen, Gassi gehen eine Runde und dann noch helfen können. Beim Buffetaufbau. Dann kamen auch die leckeren Brötchen noch dazu. Franzbrötchen, die wurden dann einmal durchgeschnitten, damit man mehr davon hat. Ich meine, einer ist auch ganz schön wuchtig, wenn man den gegessen hat. Und wenn man dann öfters mal einen halben gegessen hat, ist das halt ein bisschen weniger wuchtig. Zumindest so gefühlt. Auf jeden Fall ganz leckeres und reichliches Buffet gehabt am Frühstück, also Brunch zum Frühstück. Das wäre sehr toll. Dann waren auch wieder viele Geocacher, die man kennt da. Oder ich glaube, alle kannte mich. Ist, glaube ich, selten, dass beim Katerfrühstück welche sind, die man noch nicht vorher an den anderen Eventtagen gesehen hat. Naja, war ganz lustig, ganz nett, lecker, wie immer. Richtig toll. Also alle drei Events, auch wenn es halt nur einen Punkt für ein Hauptevent gibt, was auch völlig reicht, sind alle drei zu empfehlen. Immer sehr schön, immer familiär, immer ganz toll für uns. Zwischendurch waren die Hunde auch mit drinne. Ich nehme die halt nicht mit, wenn es Essen gibt, weil sonst ist das Buffet leer. Die kommen da nämlich ganz gut ran. Die haben eine Größe, wenn die sich lang machen, ist es weg. Dann habe ich so ein bisschen verwöhnt und also Wanko, wenn jemand da ist, macht das nicht. Der weiß, der kriegt Ärger, aber Wilma weiß das noch nicht. Die ist halt noch jung, die muss noch erzogen werden. Naja, danach wollten wir mittags irgendwann los und ja, irgendwie das Tschüss-Sagen hat wieder über eine Stunde gedauert, bis wir denn wirklich losgekommen sind. Ja, ich habe Podcast angemacht, das hat aber nicht lange gedauert, da bin ich wohl eingeschlafen, weil ich weiß nichts mehr vom Podcast. Nicht immer wirklich vom Anfang was und da mein Mann halt eine Sonnenbrille haben wollte, die ich ihm geben sollte und nicht gegeben habe, wusste er auch genau, wann ich schon geschlafen habe. Also eigentlich gleich nach dem Anmachen. Das tat aber auch gut, endlich mal so ein bisschen schlafen und... Dann haben wir in Bordesholm eine Pause eingelegt, ein bisschen was gegessen. Hat sich die Fahrzeit, die ich den Kindern genannt hatte, auch etwas verzögert, bis wir zu Hause waren. Da habe ich mich nämlich auch schon drauf gefreut auf zu Hause. Da waren nämlich ein bisschen Post, Geocoins. Die wird es am 1. Oktober bei einem Event geben. Also da werden die ausgegeben, Vorbestellungen und Bestellung kommen früher. Dazu sollte man sich die auf die Seite vom projekt81.blogspot.de. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil in Safari zeigt er mir die nur so an mit projekt-81.blogspot.de. Da solltet ihr auf den Banner gehen. Neben Fortschritt ist einmal Funktion Banner. Da sind nämlich schon fast die Coin-Entwürfe zu sehen. Also fast genau so sieht die Coin aus. Halt nur, dass da halt kein Geocacher-Name drinne steht. Weil ein Banner ist ja für so und so viele Funde von den Multimatrix hast du eine bestimmte Farbe. Die sind aber, sehen alle nach Black Nickel aus, ohne Farbe in drin, aber das wird noch ein bisschen anders sein. Der Entwurf ist von Marco vom MC1492, der hat die Coin gestaltet. Claudia von My Geocoin Shop hat das halt umgesetzt, dass man da wirklich eine Coin rausmachen konnte. Und die Farbgestaltung, da konnten wir halt auch mitsprechen natürlich. welche wir auch umsetzen, welche Metalle wir nehmen. Ne, es gibt einmal, wie ich finde, die schönste Kombi, Silber mit Blau. Das ist die reguläre Edition, für mich auch die schönste Edition. Dann gibt's eine Limited Edition von 81 Stück in Kupfergrün, auch immer eine sehr schöne Farbe. Ja, wann es die gibt, wo genau die Info, die gibt es dann im Geocoin-Stammtisch. Da werden wahrscheinlich noch mehr Einzelheiten drüber berichtet. Ich hänge wahrscheinlich auch noch ein Foto an. Aber das soll es heute mit Geocoins gewesen sein. Man muss ja nicht zu viele Themen reinpacken. Dann waren natürlich andere Owner oder einer der Haupt-Owner, Organisator von den 81er Multimatrix natürlich neugierig. Deswegen waren wir dann Sonntagabend, obwohl wir eigentlich K.O. und müde waren, noch beim Kriechen was essen. Haben natürlich die Coins mit im Gepäck gehabt. Sind auch abgeholt worden, damit wir nicht nochmal fahren mussten oder damit mein Mann nicht nochmal fahren musste. Ja, das war dann ganz schön. Konnte man voller Stolz die Coins zeigen und bewundern und angucken und drüber sprechen und wann dann das Event ist, wie das läuft, nochmal ein bisschen drüber schnacken. Die Woche kommen dann noch zwei andere Multimatrix-Owner, die von den Coins wissen und schon gespannt waren und die angucken möchten und natürlich auch MC1492, der Zeichner. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? 1492, ja. Herr Zeichner möchte die natürlich auch in der Hand haben, was natürlich selbstverständlich ist. Würde ich auch als Zeichner gerne, natürlich. Ja, und dann kann es ja auch bald losgehen. So viel zum Event und was danach war. War immer wieder schön. Hab mich gefreut, endlich mal wieder eine Interviewpartnerin zu bekommen. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es war ein traumhaftes Event, auch für meinen Mann. Und wir waren das erste Mal mehrere Tage ohne Kinder los. Und was soll ich sagen, das Haus steht. Die haben sich sogar Mühe gemacht, es nicht voll zu müllen. Also Küche sieht richtig gut aus. In der Stube waren ein bisschen ein paar Trinitaler Flaschen, die noch rumstehen, ein paar Schüsseln. Aber ich glaube, die Schüsseln, die sind von gestern, haben die hier noch genascht. Oder Kelloggs gegessen. Auf jeden Fall habe ich mir das wesentlich schlimmer vorgestellt, wie es aussieht, wenn wir wiederkommen. Aber das ist gar nicht so. Das ist schon mal eine schöne Überraschung gewesen. Gut, da muss ich noch die diversen Mitbringsel einlocken, die wir mit nach Dänemark nehmen sollten. Und ich habe auch ein Kochbuch mitbekommen, was ein TB ist, was man halt discovern darf und Rezepte reinschreiben darf. Da habe ich schon drin rumgeblättert und auch was wiedererkannt, was eingeklebt wurde, was ich gebastelt und gestempelt habe. Da war ich ganz stolz drauf, das zu sehen. Das heißt dann ja, wenn das verwendet wird, dann fanden das andere toll zum Weiterverwenden. Das ist auch immer schön für mich. Jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen, wir haben wieder Wochenende. Gestern hatte mein Kleiner seinen 12. Geburtstag und wie kann es anders sein? Das Interviewthema passte haargenau. Er hat sich Pokémon-Sachen gewünscht. Unter anderem hat er ein Pikachu-Kuscheltier bekommen, ein Monopoly-Brettspiel von Pokémon, das die auch gleich gespielt haben bei der Kaffeefeier. Meistens spielen ja nicht gleich Spiele, wenn die welche bekommen, aber da waren die alle Feuer und Flamme. Auch wenn nicht alle Kinder Pokémon Go spielen, die da waren, war ja hauptsächlich Familie, haben die sich trotzdem damit gut zurechtgefunden, so wie ich mitbekommen habe. Naja, nach dem Wochenende, wo wir weg waren, waren wir dann einmal essen abends und dann sagten die Jungs, Mama, hast du schon Pokémon Go installiert? Und ich sagte, nein, habe ich nicht. Haben nämlich darum gebeten, dass ich das mal mache, habe ich dann auch gemacht, habe ich mir von den Kindern nochmal erklären lassen, wie es funktioniert, auch wenn ich es vom Interview her schon wusste. Aber Kinder erklären nun mal eben gern etwas. Die sind auch dann furchtbar stolz, wenn die mir was Neues erklären können, was ich nicht weiß. Das ist ja oftmals nicht der Fall. Vieles weiß man ja schon. Naja, und dann habe ich jetzt wirklich mal kennengelernt, wie das Spiel funktioniert. Auch mal ein Ei ausgebrütet. Ich bin Level 5 seit gestern aufgestiegen. Level 5 dauert wahrscheinlich bei mir furchtbar lange, weil ich das nur gelegentlich mal spiele. Ne? Weil es raubt ja auch ein bisschen Zeit dann. Aber ich muss sagen, man muss es auch nicht die ganze Zeit spielen. Was ich halt praktisch finde, ist, dass die Kinder aus dem Haus gehen. Unpraktisch allerdings, wenn welche einfach im Hafen stürzen. Das war wohl auch gestern oder vorgestern der Fall, dass einer mit dem Fahrrad in den Hafen rein ist. Und es wurde extra betont, der hat 0 Promille. Der hat halt nur Pokémon Go gespielt. Hört sich im ersten Moment witzig an, aber da bin ich froh, dass meine Kinder das nicht machen. Ich habe ihnen schließlich immer gesagt, achtet drauf, wo ihr geht. Mama, wir sind doch nicht so blöd wie die. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz auf meine Jungs, dass die aufpassen. gibt auch vom Pokémon Go ein Heft, wo nochmal erklärt wird, wie das funktioniert. Da hat mein Sohn dann auch gesagt, den habe ich und die habe ich und die habe ich und der kennt die ganzen Namen. Ich glaube, der kennt alle Pokémon-Namen. Er kennt ja auch die Serie ganz gut aus dem Fernsehen. Die Pokémon-Serie, die es früher schon gab, mit Ash und Pikachu. Da kennt er ganz viele Folgen. Ja, das zum Thema Pokémon Go ist nichts für mich. Ja, es gibt immer Vor- und Nachteile, ne? Wenn ich Langeweile habe und dann mal anmache und gucke, ist hier ein Pokémon, ist das schon ein bisschen witzig. Ich werde aber nicht extra irgendwie eine Tour planen deswegen. Nur halt als Gelegenheitsspiel nutzen bei Events. Wenn alle anderen daddeln, dann kann man mitdaddeln, dann steht man nicht so alleine da. Das hatten wir nämlich bei unserem Stammtisch am Donnerstag gehabt, dass auch wieder einige halt Pokémons gejagt haben. Und dann bin ich einfach mit und habe auch einen Pokéstop besucht, wo man die Bälle bekommt, neue Bälle, um wieder welche zu fangen. Denn man trifft ja nicht jeden Pokémon mit dem Ball, also man fängt nicht jeden. Und dann einige sind ja auch so schlau und hauen wieder ab aus dem Ei. Manche sogar fünfmal und zack sind sie weg. Da ärgert man sich dann auch schon drüber. So viele Bälle verschwendet und dann haut er auch noch ab. Man hat dann keine Chance, den wirklich zu fangen. Naja, ich kann mir die Pokémon-Namen nicht so wirklich merken, außer von denen, die man vielleicht ganz oft fängt. So wie das Ratzfratz, dann so ein komisches Würmchen. Ja, Ratzfratz sieht aus wie so eine Maus. Und wenn die denn aufsteigt, also das heißt nicht aufsteigt, aber wenn die halt erweitert wird, der Pokémon, dann heißt der irgendwie Raticool. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Die Kinder wissen das genau, die verbessern einen dann auch, wenn man das falsch sagt. Die wissen auch genau, wie das Pokémon heißt, wenn man es zeigt. Das werde ich wohl nicht so wissen. Wir sind auch einmal Auto gefahren und haben geguckt, oh, sind die jetzt alle beim Pokémon-Stopp und spielen Pokémon, die ganzen Autos? Aber nein, die waren wohl in der Nachbarschaft zu einer Feier. Aber im ersten Moment dachte man schon, dass das alles verrückte Pokémon-Go-Spieler sind. Wobei die meisten, die ich kenne, eigentlich ganz nette, normale Menschen sind, die Pokémon Go spielen. Allerdings kenne ich bisher nur wirklich 3 oder 4 Kinder und der Rest sind alles Erwachsene. Alles über 18. Teilweise auch über 40. Also es ist wirklich ein Spiel für jedes Alter. Beim Interview habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich Pokémon Go spielen könnte. Da habe ich ja auch mit meinem Handymikro, den Link setze ich noch rein, hatte ich bei Amazon gekauft, aufgenommen. Und da gibt es auch 3 Einstellungen, 120 Grad, 180 Grad und ich glaube, ich hätte 180 Grad anhaben müssen, dass ich nämlich auch gut zu hören bin und so war halt nur mein Interviewpartner super zu hören und ich musste nacharbeiten mit Audacity, den Kompressor. Ich hoffe, man hört jetzt die wichtigsten Fragen. Ich glaube, was nicht ganz so wichtig war, habe ich nicht bearbeitet. Ja, ich hoffe, es macht trotzdem Spaß reinzuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Gut, das war's dann erstmal. Ich glaube, das war auch lang genug für euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.